butter. Is die Welt auch weit und wird lang die Zeit. Yippee-i-yo, yippee-yippee, yippee-i-yo, yippee-yippee. Für der Lassos, das ist unsere Welt, und dazu ein Mädel, das uns gefällt. Wenn dann nachts das Lagerfeuer brennt, singen wir ein Lied, das jeder kennt. Yippee-i-yo, yippee-i-yo, yippee-i-yo.